Über Nevada steigt ein Licht, Radar blinkt, der Himmel spricht. Abfangjäger steigen auf, Mission klar, wir halten drauf. Funkverkehr auf allen Wellen, Satelliten, die Geschichten erzählen. Graue Augen, Reptilienschuppen, Zeta-Signale, die uns unterdrücken wollten. Wir sind die Wacht am Himmelsturm, Air Force Navy stark wie nie zuvor, mit FBI und CID verteidigen wir die Galaxie. Fotos live auf jedem Kanal, Wahrheit raus, das ist die Wahl für Frieden, Klarheit, Menschlichkeit, beginnt der Kampf zur Offenheit. Namen fallen, Akten offen, Verbrechen jenseits aller Hoffen, Gedankenkontrolle, Entführungspläne, wir decken auf mit klarer Fahne. Aus Stahl, Verhörbericht, Tribunal für jedes Wesen, Interstellar. Wir sind die Wacht am Himmel. Gleichgewicht.